HR2 Kultur. Wissenswert. Zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Die Geschichtenerzähler machen weiter. Die Autoindustrie macht weiter. Die Arbeiter machen weiter. Das Papier macht weiter. Die Tiere und Bäume machen weiter. Tag und Nacht macht weiter. Der Mond geht auf, die Sonne geht auf, die Augen gehen auf. Alle machen weiter, immer weiter. Das Alte plündern und zu Neuem montieren. Die Gruppe Merz zitiert den Popliteraten Rolf-Dieter Brinkmann. Die Gruppe Ego Express dreht die Scheibe weiter, immer weiter. Das Alte plündern und zu Neuem montieren. Zu dieser Devise bekennt sich der deutsche Philosoph Ernst Bloch schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In Wahrheit zählt nur die Kunst des Zitats, behaupten die Fehlfarben. Wie aber unterscheidet sich die Kunst des Zitats von der Kunst des Plagiats? Ist das Plagiat überhaupt Kunst oder ist das Plagiat ein Verbrechen? Die Geschichte der populären Musik, der Musik überhaupt, ist auch die Geschichte des Blochschen, das Alte plündern und zu Neuem montieren. Das beginnt nicht erst bei Johann Sebastian Bach und es endet nicht bei Copy and Paste. Aber man kann die Geschichte vom Plündern und Neumontieren gut erzählen und hörbar machen mit Johann Sebastian Bach, mit Wikipedia und YouTube und mit Procol Harum. Whiter Shade of Pale ist ein Lied der britischen Gruppe Procol Harum. Es wurde am 12. Mai 1967 veröffentlicht und erreichte Platz 1 der englischen Charts. Es wurde weltweit über 2,5 Millionen Mal verkauft. Charakteristisch für das Lied sind die von Johann Sebastian Bach inspirierten Klänge der Hammond-Orgel, die Matthew Fisher spielt. Das Lied erreichte bald nach Veröffentlichung die Nummer 1 in verschiedenen Ländern und wurde zum weltweiten Hit. Sagt Wikipedia, wir danken Copy and Paste. Die auf einer Hammond-Orgel gespielten Sequenzen des Stücks sind durch Johann Sebastian Bachs »Wachet auf, ruft uns die Stimme« und »Er« inspiriert. Die Basslinie des Stücks ist einer Arie aus der Bach-Kantate »Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust« entnommen. Der Song ist jedoch keine direkte Kopie dieser Stücke oder anderer Werke Bachs. Sagt Wikipedia, wir danken Copy and Paste. Sucht man im Internet nach der Beziehung zwischen Johann Sebastian Bachs Air und dem Whiter Shade of Pale von Procol Harum, dann stößt man schnell auf YouTube. Auf der Videoplattform findet man unter anderem A Whiter Shade of Bach. A Whiter Shade of Bach, arranged in Bach-Style by Jean-Paul Verpot. Hochgeladen von Organ Composer. Ein gewisser Jean-Paul Verpot hat hier den deutschen Großkomponisten aus dem 18. Jahrhundert mit der englischen Rockband aus den 1960er Jahren gekreuzt. Eine Art Mashup quer durch die Jahrhunderte. Ein Bastard. Bastard Pop, auch Mashup genannt, ist ein Mitte der 1990er entstandenes Remix-Phänomen, bei dem eine Musikcollage aus Stücken von einem oder verschiedenen Interpreten zusammengemischt wird. Häufig werden die Gesangsspuren eines Titels und die Instrumentalspuren eines anderen Titels verwendet. Sagt Wikipedia, wir danken Copy and Paste. Wenn Bach auf Procol Harum trifft, dann kann man das als Mashup bezeichnen. Aber es könnte auch ein Quodlibet sein. Ein Quodlibet, lateinisch wie es beliebt, ist ein Musikstück, in dem Melodien kombiniert werden, die ursprünglich nichts miteinander zu tun haben. In der Altwiener Volkskomödie ist das Quodlibet eine szenische Liedform, bei der klassische Musikelemente mit einfachen, oft banalen Melodien kontrastiert und vermischt werden. Sagt Wikipedia, wir danken Copy and Paste. Ob nun Mashup, Quodlibet oder Bastard Pop, Jean-Paul Verpoux ist nicht der Einzige, der sich kreativ mit dem angeblichen Bach-Plagiat von Procol Harum auseinandersetzt. Oder war es doch nur ein Zitat? Ein gewisser Gloopy verteidigt die englische Band gegen den Plagiatsvorwurf. Procol Harum vs. Bach. Unter diesem Titel sehen wir bei YouTube ein 29 Sekunden kurzes Video. Das Bild zeigt nicht mehr als einen Schriftzug. Not the same. Nicht dasselbe, meint Gloopy. Nicht dasselbe, aber doch sehr ähnlich. Ist das die Kunst des Zitats oder das Verbrechen des Plagiats? Es gibt kein Original. Stehlen Sie einfach das, was Sie inspiriert, was Ihre Fantasie anregt. Plündern Sie alte Filme oder neue Filme. Das empfiehlt der amerikanische Filmemacher und Musiker Jim Jarmusch. Der Mann weiß, wovon er redet, er ist ein begabter und manchmal genialer Dieb. Als Filmemacher wie als Musiker. Plündern Sie Musik, Bücher, Gemälde, Fotos, Gedichte, Träume, Zufallsgespräche, Architektur, Brücken, Straßenschilder, Bäume, Wolken, Wasser, Licht und Schatten. Aber stehlen Sie nur Dinge, die direkt zu Ihrer Seele sprechen. Wenn Sie sich daran halten, dann wird Ihre Arbeit und Ihr Diebstahl authentisch sein. Authentizität ist unschätzbar. Originalität existiert nicht. Und versuchen Sie erst gar nicht, Ihre Diebereien zu verbergen. Sie sollten sie besser feiern. Auf jeden Fall sollten Sie immer beherzigen, was Jean-Luc Godard gesagt hat. Es kommt nicht darauf an, wo Sie die Dinge herhaben. Es kommt darauf an, was Sie aus den Dingen machen. Mit einem Zitat seines Regisseurkollegen und Vorbilds Jean-Luc Godard beschließt Jim Jarmusch die letzte seiner 5 goldenen Regeln. Auch Godard, einer der Pioniere der Nouvelle Vague, der neuen Welle des französischen Kinos Ende der 1950er Jahre, bekennt sich zum künstlerischen Diebstahl und bedient sich beispielsweise beim amerikanischen Gangsterfilm der 40er und 50er. Aber Godard macht sich seinen ganz eigenen Reim darauf. Ähnlich geht Jarmusch vor. Er ist ein Kind von Hollywood, ein Kind der Popkultur. Auch für ihn gilt das Motto von Ernst Bloch. Das Alte plündern und zu Neuem montieren. Hier plündern die Lounge Lizards, eine Leib- und Magenband von Jim Jarmusch, einen Klassiker des sogenannten Jazz Noir. Harlem Nocturne. Der Sound zu den Filmen der schwarzen Serie. Harlem Nocturne, Harlem bei Nacht. Da wird viel geklaut, aber da wird auch überliefert. Das, was Godard und Jarmusch, die weißen und gebildeten Filmregisseure und Intellektuellen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht ohne Koketterie Diebstahl nennen, das ist in der Musik des schwarzen Amerika zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Überlieferung. Und zwar in erster Linie die mündliche Überlieferung. Staggly, oh Staggly, please don't take my life. I've got 3 little children and a weepin' love and watch your bad man Staggly. Frank Hutchison, 1927, inspiriert von einem berühmten Mordfall in St. Louis. Seitdem gehört der Staggly oder Staggerly zum Stammpersonal der amerikanischen Mythengeschichte. Immer wieder wird sie erzählt, die Morittat des Mörders Stack Early. Und jedes Mal bekommt die Story eine neue Wendung, einen anderen Tonfall, eine spezielle Pointe. Stack Early wird zu Stagger Lee, jeder neue Interpret, jede neue Interpretin, ja, auch die gibt's, überschreibt das Vorhandene. Märchen werden erzählt und über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte abgewandelt, den veränderten Zeiten angepasst und den veränderten Sitten, Moden und Gebräuchen. Der afro-karibisch-amerikanische Sänger Taj Mahal erzählt die Geschichte noch als Folk-Blues-Weise. Stagger Lee and Billy Delines had a great big fight talking about the bad man. Cool old Stagger Lee. Stagger Lee, eigentlich Lee Shelton, geboren 1865, gestorben 1912, auch Stagger Lee, Stagger Lee, Stagger Lee oder Stagger Lee, war ein schwarzer Kutscher und Zuhälter in St. Louis, der seinen Freund William Billy Lyons am Heiligen Abend 1895 tötete. Shelton wurde gefasst, des Mordes angeklagt und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. durch den Mord, der in einem Blues aufgearbeitet und in etlichen unterschiedlichen Versionen und inhaltlichen Varianten von einer Reihe von Künstlern interpretiert wurde, wurde Stagger Lee weltbekannt. Er symbolisiert bis heute den Stereotypen des kaltherzigen schwarzen Mörders, steht zugleich jedoch auch für den Widerstand der Schwarzen gegen die Unterdrückung durch die Weißen. Oh, it was Stagger Lee and Billy. Two men gambling late. Stagger Lee threw seven and Billy swore that he threw an eight. Stagger Lee steht auch für den Widerstand der Schwarzen gegen die Unterdrückung durch die Weißen, sagt Wikipedia. Wir danken Copy and Paste und hören zum Beleg James Brown, aufgenommen 1967 in den heißen Jahren der afroamerikanischen Revolten zwischen Bürgerrechtsbewegung und Black Power. Acht Jahre vor James Brown landet der schwarze Rhythm-and-Blues-Sänger Lloyd Price einen unverhofften Nummer-1-Hit mit dem alten Stagger Lee. Das Lied hat sich eingegraben ins kollektive Gedächtnis. Jede neue Version weckt die Neugier. Wie geht die Geschichte weiter? Das gilt auch für jede Kopie, jede Fortschreibung, jede Adaption, jede Überschreibung. Es ist so, als ob man das geheime Drehbuch zu unzähligen bereits gedrehten musikalischen Dramen entdeckt. So hat es der englische Sänger Elvis Costello formuliert. Gemeint hat Costello das Drama des Stagger Lee, aber auch noch viele andere musikalische Dramen. Musik der Nachwelt erhalten und überliefert von Harry Smith. Harry Smith ist ein Liedersammler. Er trägt ein riesiges Archiv von Schellackplatten aus den 20er und 30er Jahren zusammen. Mörderballaden und Wehklagen von alten Bluesleuten, Lebensbeichten von sündigen Wanderarbeitern, Zeugnisse aus einem alten und manchmal barbarischen Amerika. 1952 bündelt Harry Smith 84 dieser Songs zur Anthology of American Folk Music. Und so entsteht die Bibel der Folkbewegung. So bezeichnet der amerikanische Pophistoriker Grail Marcus die Anthologie des Harry Smith. The Harry Smith Anthology was a collection. It was put together as a work of art. It was put together as a mystical document, not just a bunch of songs. Die Harry Smith Anthology war ein Kunstwerk, ein mystisches Dokument. Es war mehr als nur eine Sammlung von Songs. Sie sollte den Leuten Angst machen, sie verwirren. Sie sollten sich deplatziert fühlen. Wie, das ist amerikanische Folkmusik? Ich bin doch Amerikaner, ich sollte das doch verstehen. Und plötzlich wankt der Boden unter deinen Füßen und du denkst, das ist nicht das Land, in dem ich lebe. Aber du erkennst, dass es ein wahrhaftiges Land ist. Diese Anthology war die Bibel der Folkbewegung in den 50ern und 60ern. Und viele Songs aus dieser Sammlung hat Bob Dylan gesungen, als er anfing, damals 1961 in Minneapolis und St. Paul. Das ist nicht der junge Bob Dylan, der sich aus dem Fundus der Überlieferung bedient. Nein, als er diesen Stagger Lee aufnimmt, hat Bob Dylan die 50 schon hinter sich. Er steckt in einer kreativen Krise, er hat eine Schreibhemmung. Also besinnt er sich auf die große amerikanische Songtradition. Bob Dylan, der Dieb, der Plagiator und Imitator als Autor. Er wird uns morgen in der nächsten Folge dieser Reihe beschäftigen. Für heute bleiben wir beim Stagger Lee. Der hat es auch bis nach Jamaika geschafft. Hier sind die Rulers. Breaks! Wrong him, boy. You start all over again, huh? Try to cheat in such a small, small game. Don't you know it was wrong to cheat the trying men? Don't you know it was wrong to cheat the trying men? Don't you know it was wrong to cheat the trying men? Don't you know it was wrong to cheat the trying men? Someday steal. HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.